Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger begrüßen, die ja im Nebenberuf auch stellvertretende Parteichefin der SPD ist. Und spätestens da wird es richtig interessant, denn die Frage, wo er ist, der eine Plan, der Deutschland endlich aus der Krise führen soll, wird mit jedem Tag immer noch ein bisschen drängender. Doch offenbar gibt es schon wieder mindestens zwei Pläne, einen von der SPD und einen von der CDU. Und das wissen wir deshalb so genau, weil die Regierung den Streit darüber auf der ganz großen Bühne austrägt. Und auch da muss man hinzufügen, schon wieder. Und die Frage ist, warum läuft das eigentlich jedes Mal so? Wer ist diese Regierung und wenn ja, wie viele? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, Daniel Friedrich Sturm ist bei uns, der für die Kollegen vom Tagesspiegel seit langer Zeit das Hauptstadtbüro leitet. Hat neulich dazu einen schönen Satz gesagt. Er sagte, es gibt offenbar mittlerweile auch sowas wie einen Fachkräftemangel an der Spitze der deutschen Politik. Und er dachte dabei insbesondere an die SPD, die er seit vielen Jahren sehr intensiv beobachtet und von der er sagt, ich ärgere mich wahnsinnig über die jeden Tag. Aber sie ist gleichzeitig einfach die historisch verdienstvollste Partei, die wir haben. Und es wäre jammerschade, wenn sie unterginge. Und das Hauptproblem, glaubt er, ist, dass die SPD mittlerweile zu einer Funktionärspartei geworden ist. Was meint er damit? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Amt. Ja, und über einen Vorgang wollen wir sprechen, der im Januar 2024 das Land in Wallung gebracht hat. Eine Recherche des Medienhauses Korrektiv, die Markus Behnsmann, der heute bei uns sitzt, ganz maßgeblich mitbetreut und mitgeschrieben hat. Die Überschrift über dem Text, der damals Hunderttausende, Millionen im ganzen Land zu großen Demonstrationen auf die Straßen brachte, trug die Überschrift Geheimplan gegen Deutschland. Es ging darin um ein Treffen von Rechten, Rechtsextremen, aber auch CDU-Politikern, AfD-Politikern in Potsdam und einen vermeintlichen Geheimplan, der dort geschmiedet wurde, um Remigration, könnte man sagen, im großen Stil, einen Masterplan zur Ausweisung von Millionen Menschen auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Das ist entscheidend. Und genau diese Aussage, die zentral ist für das ganze Stück, hat das Berliner Landgericht jetzt als rechtswidrig zurückgewiesen. Wörtlich schreiben sie, sie ist nicht nur im Wesentlichen unwahr, sondern gleichzeitig auch unklar, ungenau und unvollständig. Die Frage ist, was sagt der Reporter dazu? Und was sagt Gerrit Huy dazu, Bundestagsabgeordnete, Diplom-Mathematikerin? Eine Frau mit einer interessanten Biografie, die in den 90er Jahren, glaube ich, die erste Frau überhaupt im Vorstand von Daimler war und heute für die AfD im Parlament sitzt. Sie war bei dem Treffen in Potsdam dabei. Ihr Name taucht auf in dieser langen Reportage von Korrektiv. Sie hat dagegen geklagt und sie bestreitet die Kernaussage. Die Idee, sagt sie, dass dort in lockerer Runde ein Geheimplan zur Abschiebung von Millionen Menschen mit deutschem Pass diskutiert worden sein soll, ist absurd. Es ging in Wahrheit um abschiebepflichtige Ausländer, sonst nichts. Wir werden gleich darüber sprechen. Bin gespannt. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend in die Runde. Frau Rehlinger, die erste Frage an Sie. Lass uns direkt reingehen. Wie sehr hat Sie Merz, der Kanzler, mit der Aussage zur Rente überrascht, der von einem Umdenken spricht, von einer Basisrente, die sozusagen nur noch das absichern soll, was unbedingt nötig ist. Und ansonsten müssen wir zusehen, das in Zukunft auch privat nebenbei selber zu begleiten. Wie finden Sie diese Aussage? Erster Teil der Frage. Und zweite Frage, wussten Sie davon? War das mit Ihnen abgesprochen? Also diese Aussage hat zunächst einmal wieder ganz viele verunsichert in diesem Land. Ja, absolut. Und sie ist leider wie so oft auch eine, die dann anschließend wieder erklärungsbedürftig ist und viele bestenfalls nur ratlos und eben viele auch verunsichert zurücklässt. Und bedauerlicherweise auch einen Eindruck erweckt, der objektiv nicht richtig ist. Also die Rente ist ja kein Almosen und keine Sozialleistung, sondern eine Versicherungsleistung. Klar. Das muss man, glaube ich, noch mal allen sagen. Kannten Sie diese Idee der Basisversorgung und wie finden Sie die? Na, ich kenne diese Begrifflichkeit, also es war irgendwie allenfalls eine Basisversorgung. Also das, das ist interessant, noch jedes mal, einzelne das Wort. Das zieht es noch mal ein bisschen weiter wenn runter überhaupt. Im Sinne. Und wenn richtig. Überhaupt. Und dann ist man schon, glaube ich, in der nächsten Stufe drin und muss jetzt wieder anfangen, alles zu interpretieren. Wir wissen natürlich, dass das Rentensystem aus mehreren Säulen besteht. Es gibt den gesetzlichen Anteil, es gibt die Betriebsrenten und es gibt ja auch natürlich den privaten Anteil. Und aus Sicht der SPD ist schon klar, dass für uns der gesetzliche Teil der wichtige Teil auch ist. Wir haben Leute reinbezahlt, das Gegenstück von Leistung. Das jetzt so runterzustufen, das ist nicht Sinn und Zweck. Und ich muss auch sagen, in einem Moment, wo wir auch kurz davor stehen, dass die Rentenkommission ihre Vorschläge macht, sowas rauszuhauen. Ich verstehe nicht den Nutzen, wenn danach hinter konzeptionell nichts folgt. Wow, okay, Frau Hille, ich fasse noch mal zusammen. Sie haben jetzt sehr lange geantwortet, aber leider nicht auf die Frage. Nein. Ich fasse ganz kurz prägnant, manchmal muss man ein bisschen fürs Protokoll mitschreiben, gedanklich. Sie wussten von nichts und Sie finden es nicht gut. Naja, was heißt, ich wusste von nichts, dass es eine Rentenreform braucht und dass es neue Vorschläge dafür braucht. Diese Idee, Basisrente, Ich kann ja noch nicht erkennen, welche Idee überhaupt drinsteckt, sondern es gibt einen Begriff. Wahnsinn. Es gibt einen Begriff. So. Nochmal, es ist ein privater Anteil, den gibt es immer. Aber wenn man jetzt sagt, es ist allenfalls noch eine Basisrente, ich glaube nicht, dass das das Modell ist, auf das wir abstellen sollten. Es war nicht abgesprochen, offensichtlich. Naja, nicht mit mir und auch sonst nicht. Sie sind ja die stellvertretende Chefin in der SPD. Ich habe die Reaktion der Bundesarbeitsministerin dazu gehört und des Generalsekretärs. Die wussten das auch nicht. So. Und es ist insofern einfach auch kein guter Zeitpunkt, dort noch mal so loszulegen. Wir erwarten die Vorschläge der Kommission. Ich finde, wir tun auch gut daran, sie abzuwarten. Sie erleben mich gerade so ein bisschen sprachlos. Ja. Verstehen Sie, dass Millionen Menschen das nicht begreifen, dass man so kommuniziert bei so einer entscheidenden Sache? Ja, ich verstehe das. Also ich kann es auch nicht verstehen und ich finde es auch nicht sehr, sehr hilfreich, um ehrlich zu sein. Ja, wollen wir einmal reinhören? Jedes einzelne Wort ist wichtig. Sie haben schon zu Recht darauf hingewiesen. Genau das ist der Satz, der gefallen ist. Schauen Sie mal. Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern. Es müssen kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung hinzutreten. Auch in der Koalition wusste keiner davon, keiner der entscheidenden Menschen. Also ich kann jetzt nicht für alle dort sprechen. Haben Sie mit Lars Klingbeil darüber telefoniert? Das Problem dieser Aussage ist, das ist ja nicht alles falsch. Natürlich, er nennt die drei Elemente, die in der Altersversorgung eine Rolle spielen. Mhm. Aber die Art der Formulierung, das Umfeld, das er gewählt hat, um das nochmal auch zu sagen, das ist schon, glaube ich, etwas, vor Bankenvertretern, ne? Das muss Menschen verunsichern in diesem Sie Land. Meinen, und das vor allem kalt, und das vor klingt, allem, ja, das klingt sehr neoliberal, oder was meinen Sie? Ja, also ich glaube, das ist einfach für eine ganze Reihe von Menschen in Deutschland, also auf Deutschland hin betrachtet, ist für 50% der Bevölkerung die gesetzliche Rentenversicherung das Einzige, was sie haben, um ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. In Ostdeutschland, meine Kollegin Manuela Schwesig hat auch darauf hingewiesen, zu Recht, in Ostdeutschland ist der Anteil noch mal deutlichst höher. Und was sagt das diesen Menschen, die jetzt dort sitzen und sagen, sie können ja nichts mehr ändern, sie können jetzt keine Versicherung mehr abschließen, das wird alles nicht mehr funktionieren. Das ist, glaube ich, nicht hilfreich in der Debatte, denn wir brauchen eine Rentenreform, das ist nicht die Frage. Also Sie haben auch keine Idee, wann das, das war nämlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich bin gestolpert über diese Formulierung, allenfalls die Basisversorgung. Also heißt wahrscheinlich noch nicht mal das. Und was heißt das dann eigentlich, wenn man es ausbuchstabiert? Und das andere, ab wann soll sowas beginnen? Weil wenn Sie heute über 60 sind und anfangen mit kapitalgebundener Altersvorsorge, mit anderen Worten Aktien kaufen, dann kommt einmal die Straße von Hormuz und dann seht ihr Ihre Aktien erstmal so weit im Keller, dass Sie lange brauchen, um sich davon zu erholen. Wenn Sie Anfang 20 sind, ist das eine andere Geschichte. Ich will auch gar nicht sagen, man kann über das Thema kapitalgedeckte Bestandteile durchaus auch reden, aber Sie haben ja vollkommen recht. Das ist nur eine Frage, dann brauche ich auch schon mal einen Zeitraum von 30 Jahren, wo ich sagen kann, dass dann am Ende es auch ohne Risiko so ist. Ne? Und da muss man jetzt nicht Gott und die Welt verunsichern. Also das ist sozusagen das Gegenmodell von die Rente ist sicher. Und das passt alles so ein bisschen in diese Schmerzrhetorik von März. Also da steckt quasi schon in jedem Schmerz auch wieder der März drin. Ne? Nee, aber das ist es ja nicht, oder? Aber doch, so nach dem Motto, das wird sich jetzt für alle nur mal so ändern und dann ist das auch so. Aber das ist schon etwas Elementares für Menschen. Ja, aber Schmerzrhetorik wäre doch was anderes. Schmerzrhetorik wäre doch so Churchill-mäßig. Ich habe heute keine guten Nachrichten für Sie. Und das ist der Befund, das ist die Diagnose. Und aber das Millionen ist der Plan, Menschen in Deutschland zu sagen, das Plan, dass die Rente nicht lösen. Sicher ist. Nein, und das ist der Plan, wie wir es lösen. Ja, das ist gut. Ja, so. Der Teil ist gut, der zweite. Naja, muss ja beides machen. Ne? Aber das ist ja einfach nur sehr viel Raum für Spekulation gelassen. Frau Huy, Sie wollten ja, schon die ganze Zeit. Ich wollte was dazu sagen, weil das natürlich eine Illusion ist, dass man die gesetzliche Rente irgendwie kurzfristig ablösen könnte. Man muss sie auch gar nicht ablösen. Es ist ein gutes System, das nur 30 Jahre lang sehr schlecht behandelt wurde. Aber es ist eine selbsterarbeitete Rente für fast alle, die sie beziehen. Und es ist auch nicht so, dass der Staat große Zuschüsse an die Rentner gibt. Es ist nämlich genau umgekehrt. Er nimmt Geld aus der Rentenkasse raus und bezahlt daraus Sozialleistungen, sogenannte versicherungsfremde Leistungen, gibt das Geld nicht wieder zurück. Das heißt, es bleibt eine Differenz von 40 Milliarden Euro, die den Rentnern faktisch weggenommen wird. Also es ist umgekehrt. Die Rentner subventionieren den Staat oder die Regierung. Also Sie finden das unseriös? Gibt es einen Bundeszuschuss es gibt aus einen dem Bundeshaushalt für die Rentenversicherung ja, das ich von erklärt. Allen Steuerzahlern? Das ist richtig, aber vorher nimmt der Staat aus der Rentenkasse mehr raus, als er anschließend wieder reinschießt. Also, das ist die Aussage. Und das wird immer verkehrt berichtet. Die Rentner leiden darunter, dass der Staat aus der Rentenkasse rechtswidrigerweise in meinen Augen Sozialleistungen bestreitet. Das geht nicht. Und das wollen wir auch ändern zukünftig. Aber ein dreistelliger Milliardenbetrag aus dem Bundeshaushalt 128 Milliarden. Ja. 128 Milliarden. Jedes Jahr, Tendenz steigend, von den Steuerzahlern, für die Rentner? Nein, nicht für die Rentner, sondern für rentenversicherungsfremde Leistungen, zum Beispiel für können die Mitterrente. Können Sie die das einmal erklären, Frau Huy? Für welche rentenfremden Leistungen? Zum Beispiel für Mitterrenten. Da sind keine Beiträge eingezahlt worden oder nur sehr geringe seitens des Staates. Okay, das heißt, das wird den Rentnern weggenommen, die müssen das mitfinanzieren. Oder gibt es viele andere Leistungen, die Rentenangleichung, Ost-West fällt da rein und verschiedenes anderes. Okay, und dagegen sind Sie? Dagegen sind wir natürlich. Auch gegen die Ost-West-Angleichung sind Sie? Bitte? Auch gegen die Ost-West-Angleichung der Renten? Nein, wir sind total für die Ost-West-Angleichung. Aber es muss aus dem Steuerbudget bezahlt werden, nicht von den Rentnern. Das ist unser Punkt. Sie finden das unseriös, ja? Das so ich finde das unseriös. Okay. Es gibt ja auch eine Klage inzwischen dagegen. Ja, Sie versprechen als Partei wie viel Prozent Rentenniveau? Wir wollen langfristig ein Rentenniveau von 70% haben. Und das nicht ohne Grund. Das ist das Durchschnittsrentenniveau in der EU. Nach einer anderen Rechnung, als das deutsche Rentenniveau berechnet wird. Ja. Aber warum sollten wir schlechte Renten haben als alle Nachbarländer von uns? Das ist überhaupt nicht einzusehen. Alle Nachbarländer? Ja. Alle westlichen Nachbarländer. Die Frage ist, wie Sie das bezahlen. Ja, das ist eine Frage. Einmal wollen wir die versicherungsfremden Leistungen ersetzen sozusagen aus dem Staatsbudget. Nicht. Das lässt sich auch nicht auf einen Schlag machen, aber in Stufen von vielleicht 10 Milliarden Euro in verschiedenen Jahren. Und dann wollen wir natürlich auch die zweite und dritte Säule der gesetzlichen Rente stärken, also die Betriebsrente attraktiver machen. Das ist bisher nicht gelungen, auch der SPD nicht gelungen. Wir haben ein Konzept, das sie deutlich attraktiver macht und auch renditeträchtiger macht. Und natürlich wollen wir die private Vorsorge weiter erhöhen. Wir planen auch eine große Steuerreform, in dem die Steuer gesenkt werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Sie wollen die Renten deutlich nach oben schrauben. Und das ist genau das kognitive Thema, das ich damit habe. Sie wollen die Renten sehr weit nach oben schrauben und gleichzeitig Steuern senken. Erklären Sie mir einmal, wie das geht. Weil die Steuersenkung sich selbst finanziert im Großen und Ganzen. Also erstmal wollen wir im ersten Jahr natürlich Einsparungen im Staatsbudget machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Unser Top-Haushälter hat ausgerechnet, dass man ungefähr 120 Milliarden Euro einsparen kann. Und die werden wir nutzen, um diese Steuerreform. Sie sparen 120 Milliarden ein von einem Bundeshaushalt, der ungefähr bei einer halben Billion liegt. Richtig. Ja. Wie machen Sie das? Indem wir vor allem die Auslandsunterstützung einschränken, die Entwicklungshilfe ganz streichen. Damit sparen Sie keine 120 Milliarden. Doch, Nein. Es gibt auch kommen noch andere Dinge dazu. Was? Zum Beispiel, dass wir das Bürgergeld sozusagen intensiver in eine Arbeitsvermittlung umwandeln und dann weniger Kosten haben, auch im Bürgergeld. Sparen Sie auch keine 120 Milliarden? Nein, das läppert sich, glauben Sie mir. Auch die ganzen Klimahilfen, die haben sich alleine in den letzten Jahren auf 30 Milliarden summiert. Es kommt eine Menge zusammen. Wir zahlen alleine an die UNO 5 Milliarden zusätzlich zu dem, was wir müssten. Wollen Sie austreten aus der UNO? Nein, wir wollen nicht austreten, aber wir wollen den Pflichtbeitrag zahlen und nicht die freiwilligen Beiträge. Sie wissen doch selbst, dass diese Versprechen, die Sie da alle machen, deswegen frage ich. Weniger Steuern, höhere Renten, das ist ja im Himmel ist Jahrmarkt, die machen Sie ja nur, weil Sie genau wissen, dass Sie nicht regieren. Sollten Sie mal regieren, wäre das ja ein ganz anderes Programm. Und das wissen Sie ja auch. Nein, das wissen wir nicht. Sie sind Mathematikerin, Sie kennen die Zahlen. Und deswegen wissen Sie, dass Sie da Dinge versprechen, die Sie im Regieren nicht einhalten können. Für Papiere, für Oppositionspapiere ist das nett, aber das ist ja keine ernstzunehmende Politik. Wir haben einen klaren Regierungsplan, der jetzt nicht von den ganz großen Schritten ausgeht, aber der deutlich doch die Renten verbessert. Und die Steuerreform, der Paul Kirchhoff zum Beispiel, Professor Paul Kirchhoff, sagt, die rentiert sich schon innerhalb eines Jahres und trägt sich selbst. Sie sagten gerade, es ist ein bemerkenswerter Satz die ganze Zeit schon, ist das zweite Mal, das machen wir in Schritten. Ja. Das heißt, das Versprechen mit den 70% Rentenniveau erreichen Sie in Schritten? In Schritten, ja. Mit einer Treppe. Wie viele Jahre? Da sind wir noch nicht einig sozusagen insgesamt in der Fraktion. Das lässt sich auch schwer absehen. Man muss erst mal schauen, wie die Steuerreform wirkt. Dann können wir dazu präzise Aussagen machen. Wir reden über 10 Jahre, über 15 Jahre, über 20 Jahre, über 30 Jahre. Worüber reden wir? Eher über 30 Jahre. Also Sie versprechen heute ein Rentenniveau von 70% in 30 Jahren? Wir versprechen heute eine deutliche Verbesserung, die man auch schnell spüren wird und die wir je nach den Umständen, und wir glauben, dass mit unserer Steuerreform und anderen Reformen, die wir anstreben und Einsparungen im Staatshaushalt, mehr möglich ist. Und wenn Sie sagen, wir sparen 120 Milliarden, wie machen Sie das? Nach wie vielen Jahren sparen Sie 120 Milliarden im Bundeshaushalt? Das ist eine gute Frage. Das ist Stand heute. Allerdings sind die Löcher im Haushalt in den nächsten Jahren, die Haushaltslöcher vergrößern sich in den nächsten Jahren. Und da wird es schwieriger. Ich bin jetzt kein Haushälter, ich kann das nicht genau sagen. Aber wir werden eben die Dinge sparen, auch die Ukraine-Unterstützung deutlich runterschrauben auf die humanitäre Hilfe. Wollen Sie die Russland-Unterstützung denn ausweiten? Wir haben keine Russland-Unterstützung, das wissen Sie. Das ist dummes Zeug. Ja, nein, wir wollen uns auf humanitäre Hilfe beschränken. Und da ist auch eine Menge möglich. Da ist sehr viel Geld reingeflossen, die Ukraine im Jahr etwa 23 Milliarden Euro. Aber Sie sind doch Mathematiker. Ja. Sie versprechen Menschen etwas, von dem Sie nicht wissen, wie es funktioniert. Doch, ich denke, ich weiß, wie es funktioniert. Wir haben das alles berechnet, wir haben das simuliert. Ich habe Sie ja gerade gefragt. Ja, wir wissen, wie das funktioniert oder funktionieren könnte. Da gehören natürlich verschiedene Voraussetzungen dazu. Okay. Dass die Wirtschaft produktiver wird, das ist durch KI sehr wahrscheinlich, dass wir sozusagen die ausfallende Arbeitskraft, die wir ja haben, durch die reduzierte Bevölkerung, wir haben mit 25 das erste Mal einen Bevölkerungsrückgang gehabt in Deutschland, das wird sich auch noch fortsetzen. Das muss aufgefangen werden durch Produktivitätssteigerung, andere Maßnahmen. Wir könnten die Jugend zum Beispiel früher in Ausbildung schicken. Die fangen im Schnitt erst mit 20 Jahren an, sich ausbilden zu lassen. Das ist einmal in Deutschland. In Österreich ist das durchschnittliche Alter 15 Jahre. Da gehen in Deutschland 5 Jahre in der Ausbildungszeit verloren. Und man kann an vielen Stellen ansetzen. Okay, also Sie merken es, ich bin noch nicht überzeugt, weil ich schaue gerade zur Ministerpräsidentin. Sie kennen doch diese Zahlen auch. Was antworten Sie darauf? Also das ist natürlich hochgradig unseriös, was jetzt dort vorgetragen wird, weil die Dinge ja nicht mal in sich schlüssig sind und in ihren Auswirkungen auch so nie eintreten werden. Man kann sich ja, sagen, in meinem Haushalt verabschiede ich mich von allen Klimaschutzmaßnahmen. Aber das wird Konsequenzen haben. Und zwar Konsequenzen, die nicht nur in unserer Welt hier stattfinden, und zwar irreversibel stattfinden, sondern es wird auch haushaltsrelevante Konsequenzen haben. Alles, was Sie im Klimaschutz nicht machen, werden Sie nachher im Katastrophenschutz einsetzen müssen. Alle Klimaziele, die nicht erreicht werden, werden in Strafzahlungen gegenüber der EU-Kommission auch münden letztendlich, die Sie dann auch wieder einstellen müssen. Deswegen ist ja auch der kluge Ansatz zu sagen, lasst uns doch bitte in den Klimaschutz jetzt investieren, damit wir die Ziele erreichen können, ohne dass wir das Geld anschließend unnütz nach Brüssel überweisen müssen. Das sind alles Rechnungen und Vorgaukeleien, Ausblendungen von Realitäten, die kann man einfach so nicht akzeptieren, weil es uns ins Verderben stürzen wird. An vielen Stellen wird es uns schlicht und ergreifend ins Verderben stürzen. So, zurück zur Rente. Da sind wir stehen geblieben. Daniel Friedrich Sturm, was ist das für ein Schauspiel, das wir da immer auf offener Bühne erleben? Ich meine, da kommt der Generalsekretär, Tim Klüssendorf, der SPD, der sagt, wenn der Bundeskanzler die gesetzliche Rente auf eine Basisrente herunterrasieren will, Wortwahl, wird er auf den erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie treffen. Ja, das ist alles Quatsch und hilft nicht weiter. Das ist wirklich Messer zwischen die Zähne und los geht's. Ja, ich meine, das ist ja eine gemeinsame Regierung, so viel ich weiß. Bei Herrn Merz wissen wir, dass er öfter mal einen raushaut, wie es auch in der CDU selbst heißt. Das sagen auch Parteifreunde und wir haben das ja auch schon öfter erlebt. Denken Sie daran, dass er auch mal bei einer Pressekonferenz gesagt hat, innerhalb von 3 Jahren sollten 80% der Syrer irgendwie zurückkehren. Und dann wurde das relativiert. Und dann hat er gesagt, das hätte aber der syrische Gesprächspartner gesagt. Der sagte dann aber, der hat das gar nicht gesagt. Also er ist Das war interessant. Ja, der hat in London da noch mal richtig gestellt, absolut, dass die Zahl sehr wohl oder der Satz vom Kanzler kam, genau, nicht von ihm. Er hat das sehr freundlich formuliert, aber er hat darauf hingewiesen, er war es nicht. Also er haut öfter mal einen raus. Er ist schon so eine Fauxpas-Maschine. Und deswegen würde ich jetzt diesen Begriff, den er da verwendet hat, mit der Basisabsicherung auch nicht so ernst nehmen. Also es wird sich jetzt an der Auszahlung durch die deutsche Rentenversicherung im nächsten Monat nichts ändern. Mit der Rente hat man einen gesetzlichen Anspruch. Ich verstehe, wenn jetzt Leute nervös werden, aber es gibt keinen Grund dafür. Und diese Rentenkommission arbeitet. Ich finde, die braucht viel zu viel Zeit. Aber jetzt ist es so vereinbart. Und wir haben ja jetzt auch schon April. Und im Juni soll es den Abschluss geben. Verstehen Sie eigentlich, warum es die überhaupt gibt? Nee, weil ich glaube, wir wissen eigentlich, dass es, also wir haben kein Erkenntnisproblem bei der Rente. Also die Zahlen liegen auf dem Tisch und ich frage mich, warum diese Kommission so lange braucht. Wir haben ja auch bald ein Jubiläum. Am 7. Mai ist die Bundesregierung ein Jahr im Amt. Normalerweise ist es so, dass in der zweiten Hälfte einer Legislaturperiode reformpolitisch nicht mehr so viel geschieht, weil dann doch schon wieder irgendwie Wahlkampf oder Vorwahlkampf stattfindet. Deswegen wäre es eigentlich ganz schön, wenn die Reform jetzt bald mal käme. Ich finde gut, dass bei der Gesundheit es jetzt nach vorne geht. Aber bei Rente muss jetzt eben auch schnell was passieren. Leider wird das vor der parlamentarischen Sommerpause nicht. Wie nehmen Sie das wahr als jemand, der Politik da aus nächster Nähe beobachtet? Ist das sozusagen Verstecken hinter Kommissionen? Ja, weil ich meine, ein legendärer SPD-Vorsitzender sagte, um das zu verstehen, dass wir den Renteneintritt erhöhen müssen, reißt Volksschule Sauerland. Das waren die Worte von Franz Müntefering. Genau. Und der hat ja damals auch als Arbeitsminister in der Großen Koalition, das war die erste Regierung Merkel, die Regierung Merkel-Müntefering, 2007 diese Rente mit 67 eingeführt. Ich sage 2007 ist eben auch schon wieder fast 20 Jahre her. Seither ist die Lebenserwartung auch gestiegen. Es gab mal eine kleine Delle durch Corona, aber sie ist generell gestiegen. Und natürlich muss man da jetzt wieder was machen. Jetzt hat die Große Koalition die wegweisenden rentenpolitischen Entscheidungen schon getroffen. Dann hat man die Kommission tagen lassen. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ich glaube, es wird was kommen, aber Was wird denn da kommen? Was glauben Sie? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es muss ein großer Wurf bei der Rente sein. Und Herr Klingbeil hat ja auch in seiner Rede bei der Bertelsmann Stiftung erkennen lassen, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten müssen. Und sie müssen ja auch länger arbeiten. Da kann es ja eigentlich auch kein Erkenntnisproblem geben. Ich bin nur gespannt, ob die SPD die Kraft haben wird, das mitzutragen. Bei der Union sehe ich diese Kraft. Wir haben vor einigen Wochen ein Interview geführt mit der DGB-Vorsitzenden Jasmin Fahim, die also abgestritten hat, dass es irgendein Problem mit der Lebensarbeitszeit gibt und dem Arbeitsvolumen SPD, ne? in Deutschland. Und der DGB, also die DGB-Vorsitzende, hat natürlich einen großen Einfluss bei der SPD. Und da bin ich deswegen skeptisch, ob die SPD da wirklich so reformfähig ist, wie es nötig wäre. Wenn wir über die Frage reden, ob wir länger und intensiver arbeiten müssen, Frau Huy, müssen wir? Wir tun es schon, nicht? Also der Anteil der älteren Arbeiter, der Beschäftigten hat sich drastisch erhöht in den letzten Jahren und wird sich auch weiter erhöhen. Also da muss man gar nicht viel tun. Das wird automatisch passieren. Aber bis wann müssen wir arbeiten, um das Rentensystem zu erhalten? Wie lange wir arbeiten müssen, das hängt von so vielen Faktoren ab, dass man da keinen klaren Zeitpunkt nennen kann. Aber ich denke, ich rechne damit, dass man 2045 etwa bis 69 arbeitet. Im Schnitt. Ohne dass das jetzt wirklich verlangt werden muss. Es gibt ja auch. Also in 20 Jahren. 20, 25 Jahre, ja. So genau lässt sich es nicht festlegen. Es gibt ja auch den Vorschlag, beziehungsweise es ist ja auch schon umgesetzt, dass man Rentner incentiviert, über Steuerermäßigungen länger zu arbeiten. Das halten wir auch für gut. Nehmen wir mal der große Deutschlandplan. Haben Sie die Traute zu sagen, wir müssen länger arbeiten, neues Renteneintrittsalter 70? Und nicht erst in 20 Jahren vielleicht mit 69. Wir wollen das freiwillig machen, auf Freiwilligkeit basieren lassen. Die Leute arbeiten jetzt schon freiwillig, damit die Rente besser wird. Das werden sie auch zukünftig machen. Das können die ja machen, wie die wollen. Ja. Die Frage ist, an welcher Stelle Politik gestaltet. Ich kann Sie da jetzt nicht rauslassen. Haben Sie einen Plan, der da lautet, wenn ihr 70% Rentenniveau wollt, dann haben wir ausgerechnet, ihr müsst arbeiten bis wann? Also wir wollen das nicht per Zwang machen. Wir wollen es per Incentives machen. Wir gehen davon aus, dass sich das durchschnittliche Renteneintrittsalter in den nächsten 25 bis 30 Jahren auf einem längeren Zeitraum auf 69 Jahre automatisch erhöht. Einfach. Sie beschreiben das wie so eine Naturgewalt, die über Sie kommt. Ungefähr. Also das wird einfach so passieren. Das ist doch Ihr Job. Entschuldigung, Politik ist doch dafür da zu gestalten. Ja. Das ist schon richtig. Und wenn wir das für nötig halten, würden wir auch solche Zahlen setzen. Wir halten es im Moment nicht für nötig. Wie ist das bei Ihnen, Frau Rehlinger? Ich bin sehr dafür. Müssen wir länger arbeiten, wie Ihr Parteivorsitzender sagt? Er hat etwas anderes gesagt. Er hat gesagt, in Deutschland muss man das Arbeitsvolumen insgesamt größer machen. Ja, das gut, hat er gesagt. Dazu zählt dann auch die Frage, wer arbeitet, wie viel Stunden man arbeitet und all diese Punkte. Wir brauchen ja auch im Sinne der Fachkräftesicherung ohnehin ein bisschen mehr Arbeitsvolumen. Und so hat er es auch letztendlich gesagt. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich einmal gut beraten, bis Juni jetzt nicht jeder mit neuen Vorschlägen um die Ecke zu kommen. Es gibt ja auch schon eine ganze Reihe von Vorschlägen. Jens Südekum hat einen gemacht. Was ist der Anknüpfungspunkt möglicherweise für diese Frage? Auch Lebenserwartung, ob man dort einen Anknüpfungspunkt wählen kann. Also ich glaube, dass man eine vernünftige Formel dazu auch finden kann, aber es muss am Ende eben auch gerecht sein. Und deshalb geht es eben auch um die Frage, natürlich hat die Stimme von Yasmin Fahimi Gewicht, weil es ist die Stimme von vielen, vielen abhängig Beschäftigten in Deutschland. Und dort muss man auch sagen, okay, das muss auch fair zugehen. Und einfach nur so absolut die Altersgrenze nach oben zu setzen, ist eben in weiten Teilen grob unfair. Und dafür brauchen wir einen klugen Ansatz, wie man das hinbekommen kann. Ich weiß, Sie mögen das Dachdeckerbeispiel nicht. Ich bring's auch nicht. Oh. Ich bring's auch nicht. Aber am Ende des Tages bleibt es trotzdem grob unfair, dass diejenigen, die am frühesten in das Erwerbsleben einsteigen, möglicherweise die geringste Lebenserwartung haben, gleichzeitig aber am längsten mitarbeiten müssten, um ihre Ansprüche zu verwirklichen. Und dafür braucht es eine vernünftige Auflösung. Okay, aber jetzt noch mal nachfragen. Dänische Sozialdemokraten sind also miese neoliberale Kapitalisten? Nein, nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Es gibt auch ein schwedisches Modell mit vielen... Sie wissen, dass die dänischen Sozialdemokraten gerade angesagt haben, ne? Ist vollkommen klar. Arbeiten also, bis 70. Es ist mir vollkommen klar. Und da gab es richtig Ärger. Immer, ja. Und Sie haben es trotzdem gemacht. Ich würde das als politische Führung beschreiben. Würden Sie sagen, kann man auch so machen? Also man muss jetzt eine Reform des Rentensystems auf die Beine stellen. Das macht ja keiner, weil es ihm Spaß macht. Nein, das ist vollkommen klar. Auch kein Politiker macht das, weil es ihm Spaß macht, sondern offenbar ist es nötig. Das ist ja der einzige Grund. Aber man muss es doch so ausgestalten, dass es gerecht ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Und einfach nur die Zahl 70 in den Raum zu werfen, ist weder sachgerecht noch gerecht, sondern es braucht da drumherum, wenn man es vernünftig machen will, auch ein paar andere Frau Hui cleverer, die sagt 70 in 40 Jahren vielleicht. Ja, ich hoffe, dass die AfD bis dahin immer noch nichts zu sagen hatte. Damit müssen wir uns auf jeden Fall alle dafür anstrengen. Ja. Wir brauchen tatsächlich jetzt eine Lösung. Übrigens, die Alterspyramide, die auf dem Kopf letztendlich steht, die wird sich auch noch mal anders entwickeln. Also brauchen wir dafür auch eine Lösung. Nochmal, man kann viele Regelungen auch innerhalb des Systems finden. Ich habe eben jetzt auch gesagt, das Thema kapitalgedeckte Anteile ist im schwedischen Modell zum Beispiel ausgestaltet. Mhm. Können wir bei uns auch noch mal mit reinnehmen, wie man mit dem gleichen Geld am Ende im Übrigen auch mehr rausholen können, damit eben der Steuerzuschuss nicht ständig steigen muss. Es funktioniert ja allein schon deswegen nicht, weil die Demografie so ein harter Faktor ist. Ne? Immer mehr Menschen, die in Rente gehen, in den nächsten Jahren gehen, verlieren wir ein Drittel. Kinder, die da sind. Der Arbeitnehmer, die aktuell gerade noch im Job sind, die sind einfach weg. So, und dann kommt eine Kohorte hinterher, die deutlich, deutlich kleiner ist. Aber ich wollte noch mal zum März was sagen. War das eigentlich ein Vorschlag oder war das eine Diagnose? Also sagt er, wir wollen eine Basisrente einrichten? Oder sagt er eigentlich, wenn wir so weitermachen, dann ist die gesetzliche Rente irgendwann nur noch so, dass man damit sozusagen die Basissachen bezahlen kann? Und deshalb sind wir hier aber sehr sophisticated unterwegs. Das ist doch das, was eigentlich gerade nicht mehr funktioniert. Man hat keine Lösung, um zu sagen, und das ist eben dieser große Wurf, den Sie gerade ansprechen. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Es gibt ja auch die Frage der Einzahlung. Ja? Wir haben in der Schweiz zum Beispiel, zahlen alle ein in einen Topf. Ja? Genau. In Deutschland gibt es verschiedene Kassen, die sich selber bezahlen. Und dann diejenigen, die angestellt sind, die müssen dann im Grunde genommen, die werden dann, bekommen auch dann die wenigsten Renten raus. Und ich glaube, da ist das Problem, dass man sozusagen ein gesellschaftliches Bild erstmal schreibt und dann eine Lösung findet als politisches Ziel und die Leute auch mitnimmt. Ja, das hat diese Regierung Kommunikation leider nicht da. Der Punkt ist, Frau Rehlinger, Sie machen doch zu Recht, ehrlich gesagt, ich kann es nur deswegen, soll man sagen, wir hören das hier nicht mehr so gerne mit dem Dachdecker, weil der einfach wirklich wie aus dem Handbuch für Klischees einfach ständig kommt. Wir beide wissen ja, dass der Dachdecker, der durchschnittliche, deutlich früher in Rente geht. Der geht ja schon immer mit Mitte 50 oder so, oder 56 sind die Leute. Einfach weil das wahnsinnig anstrengend ist, immer so schief auf dem Dach zu stehen. Ja? Wir können doch beides tun. Das ist der Teil, den ich nie verstehe. Warum können wir nicht sagen, wir streben an Renteneintrittsalter 70 und die, die nicht können, aus nachvollziehbaren Gründen, um die kümmern wir uns. Und zwar ganz spezifisch und nicht wie jetzt wieder Tankrabatt. Gibt es die schöne Geschichte von Daniel Friedrich Sturm. Hatten Sie die Begegnung mit dem Kanzler, der auf die Frage, was machen Sie gegen die hohen Spritpreise, was sagt? Erwarten Sie nicht mit kurzfristigen Entscheidungen. Und dann kam der zweite Satz hinterher, auf jeden Fall nichts mit der Gießkanne. Ja. Super. Und was haben Sie gemacht? Und dann kam die Gießkanne. Ja, genau. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehe. Ich habe übrigens dazu einen anderen Vorschlag gemacht. Ja. Wir kommen ja nun mal aus dem schönen Bundesland, dem Saarland. Mhm. Und nebendran liegt Luxemburg. Und das ist, glaube ich, der bessere Ansatz, nämlich dort anzugreifen, wo das Problem entsteht. Und Luxemburg ist jetzt auch nicht wegen seiner sozialistischen Umtriebe bekannt. Und die haben nun mal einen Preisdeckel dort. Schon viele, viele, viele, viele Jahre. Und dort ist auch der, die haben auch, das stimmt, die haben auch ein bisschen niedrigere Steuern da drauf liegen. Aber dieser Preisdeckel, das, was gar nicht an Schaden entsteht, muss ich auch nicht mit gutem Steuergeld weder mit der Gießkanne noch zielgenau runtersubventionieren. Also Tankrabatt ist falsch. Es gäbe wirksamere Mittel, also finde ich schon. Nein, es ist nicht falsch, es ist ein Angebot, das wird gemacht, das kann man ergreifen. Aber es ist die Gießkanne. Ja, aber es ist das, auf das man sich verständigen konnte. Ich würde sagen, es ist nach wie vor besser zu sagen, man verfolgt das, was Lars Klingbeil jetzt auch tut, das Thema Übergewinnsteuer. Aber noch besser ist eigentlich vorne anzusetzen und den Übergewinn insofern gar nicht entstehen zu lassen. Aber dazu gab es nun einmal von der CDU kein Commitment. Ich halte es für falsch, weil es das Problem gar nicht erst entstehen lässt. Und es gibt Beispiele dafür, dass das wunderbar funktioniert. Mhm. Und nochmal, das ist kein sozialistischer Umtrieb, sondern es ist eine wirksame Maßnahme. So, prinzipiell sozusagen dieses Schimpfen über deutsche Arbeitnehmer. Auch das wieder beim Jahresempfang des Bundesverbandes Deutscher Banken. Da hat sich der Kanzler auch zum Thema Arbeit ein weiteres Mal eingelassen. Und es kommt auch fast zwangsläufig der Vergleich mit China. Und so klingt das dann. Wir haben uns ausgeruht. Wir sind ein bisschen zu bequem geworden. Und wenn man heute nach China schaut, selbst wenn man nach Amerika schaut, die Dynamik, die in diesen Volkswirtschaften nach wie vor oder jetzt vor allen Dingen in China vorhanden ist, die fehlt uns. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen jetzt die Ärmel aufkrempeln und wir müssen Schritt für Schritt dieses Land wieder fit machen. Wir haben uns ausgeruht. Ja, aber er beschreibt da was und manchmal habe ich den Eindruck, Friedrich Merz betätigt sich so als so ein Gesellschaftsanalytiker. Er ist aber als Bundeskanzler gewählt worden und er muss Entscheidungen herbeiführen, er muss Konsense erzielen innerhalb der Regierung, er muss diese Entscheidung also befördern und er muss sicherstellen, dass es im Parlament dafür eine Mehrheit gibt. Und er beschreibt nun was und ich finde diesen Vergleich mit China auch vollkommen Quatsch und den meint er, glaube ich, auch gar nicht so, weil wir machen keinen Wettbewerb mit China, weil dann müssen wir doch ein bisschen mehr arbeiten. Mhm. Es wäre doch schon mal ganz schön, wenn wir in einen Wettbewerb eintreten mit der Schweiz oder mit Österreich oder mit Polen oder mit Griechenland, wo eben auch überall mehr gearbeitet wird. Aber das ist eben sowas, das haut er dann einfach mal raus. Aber er ist eben sehr, sehr gut darin, immer Dinge zu beschreiben. Das ist aber nicht seine Aufgabe. Frau Rehlinger, müssen wir mehr arbeiten? Naja, aber in dieser Pauschalität stimmt das natürlich nicht. So, wenn man durch dieses Land geht, gibt es schon jede Menge Menschen, die ziemlich viel arbeiten. Und die Anzahl der Überstunden, die gemacht werden, sind ja auch sicherlich ein Ausdruck auch dessen. Und finde, Deutschland und der Standort und seine Wettbewerbsfähigkeit an diesem Standort haben sich immer auch durch Produktivität und Innovation auch ausgezahlt. Deshalb ist, das habe ich eben damit gemeint, diese Schmerzrhetorik. Ich weiß nicht, wo die hinführen soll und wem die irgendwas mit auf den Weg geben soll, wenn daraus im Übrigen auch nichts folgt. Und das ist schon wieder was. Ne? Man lässt Leute ratlos und besorgt letztendlich auch zurück. Und das, da gebe ich ja Sturm recht, das hilft nicht. Zum Teil führt es auch tatsächlich dann noch mal zu Konfrontationsstellungen, die man dann am Ende auch nicht mehr gut aufgelöst bekommt. Und das ist, glaube ich, nicht Sinn einer Regierung, noch mal die Dinge und auch nicht eines Regierungschefs, die Sachen noch mal ordentlich anzuschärfen, damit man sie anschließend so gar nicht mehr aufgelöst bekommt. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum man das nicht mal präzisiert. Auch da wieder, man könnte doch präzise sagen, da und da und da wird zu wenig gearbeitet. Und das ist die Lösung, die ich dafür habe. Statt pauschal allen zu unterstellen, wir haben uns ausgeruht. Ich kenne so viele Menschen in diesem Land, die sind auch morgens, wenn sie aufwachen, nie wirklich ausgeruht, weil sie von morgens bis abends irgendwie zusehen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. So, weg davon. Wir haben Frau Rui und Herrn Benzmann heute hier gemeinsam eingeladen. Und ich finde es gut, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es geht um eine Korrektivrecherche, um eine Recherche, die, als sie dann damals erschienen ist bei Ihnen, als Plattform für großen Wirbel gesorgt hat. Sie waren damals auch bei uns hier in der Sendung, will ich auch fürs Protokoll und für die Transparenz ausdrücklich dazu sagen. Und das Ganze ist jetzt vor Gericht gelandet. Auch das hat was insbesondere mit Frau Rui zu tun. Es mehrere Verfahren gibt. Es gibt mehrere Verfahren, ganz genau. Und bevor wir darüber diskutieren, was da eigentlich passiert ist, sollten wir uns noch mal in Erinnerung rufen, worum es damals eigentlich ging. Ein Treffen rechter Kreise, eine verdeckte Recherche, ein Aufschreien der Gesellschaft, ein Gerichtsurteil, das jetzt viele Fragen aufwirft. Am 10. Januar 2024 veröffentlicht die Rechercheplattform Korrektiv einen Bericht, der es in sich hat. Es geht um ein Treffen im November in Potsdam, an dem neben Unternehmern auch Rechtsextremisten 4 AfD-Politiker teilnehmen und auch CDU-Abgeordnete. Unter ihnen die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy, heute bei uns zu Gast. Ein Korrektivreporter hatte sich undercover eingeschleust und die ganze Veranstaltung gefilmt. In der Einladung wird die Teilnahme von Martin Sellner angekündigt, einem österreichischen Rechtsaußenaktivisten und Kopf der sogenannten identitären Bewegung. Er wolle ein Gesamtkonzept im Sinne eines Masterplans präsentieren. Korrektiv, unter anderem Markus Benzmann, berichtet über diesen Vortrag zur Remigration. Sellner nenne 3 Zielgruppen: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Insbesondere auf Letztere solle hoher Anpassungsdruck ausgeübt werden, zum Beispiel durch maßgeschneiderte Gesetze. Die Autoren resümieren: Es bleiben zurück ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern. Also ein Plan, um die Artikel 3, Artikel 16 und Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Das darauf folgende Medienecho ist gewaltig. Deportation von Millionen Menschen, auch solcher mit deutscher Staatsbürgerschaft. Die Enthüllung löst die größte Protestwelle der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Im ganzen Land gehen mehr als 3 Millionen auf die Straße, der Kanzler mit dabei. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Konferenzteilnehmer und AfD-Politiker wie Gerrit Huy gehen juristisch gegen diese Darstellung vor. Es sei in Potsdam nicht um eine Ausweisung deutscher Staatsbürger gegangen, sagt sie. Sie übernehmen ungeprüft irgendwelche Aussagen einer kriminellen Recherche. Gerichte geben den Klägern später zum Teil recht, untersagen Sendern wie dem NDR und auch dem ZDF weiter von einer Ausweisung deutscher Staatsbürger zu sprechen. Und nun hat das Berliner Landgericht diese Kernaussage der Korrektivrecherche als unwahre Tatsachenberichterstattung gewertet und für rechtswidrig erklärt. Sie sei nicht nur im Wesentlichen unwahr, sondern auch unklar, ungenau und unvollständig. Unstrittig bleibt der Teil des Artikels, der aus Sellners Vortrag zitiert, in dem es darum geht, wie nicht assimilierte Staatsbürger zu einer freiwilligen Ausreise bewegt werden könnten. Für Korrektiv kam das Berliner Urteil überraschend. Man würde den Bericht wieder so veröffentlichen, heißt es von Seiten der Chefredaktion. Die Plattform wirft dem Gericht Verharmlosung des in Potsdam vorgestellten Remigrationskonzepts vor und geht in Berufung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. So, an dem Punkt stehen wir und würde gerne Frau Rui gleich zu Beginn Sie fragen. Sie waren dabei bei diesem Treffen, wir haben das auch gerade gesehen. Warum haben Sie geklagt? Weil einfach das nicht stimmt. Die Kernaussagen des Berichts sind völlig falsch. Und nebenbei war das auch nie unstreitig. Also in allen Verfahren, in denen Korrektiv dazu befragt worden ist und auch in denjenigen, die sie direkt angeklagt worden, also gegen Korrektiv geklagt worden ist, da gibt es meiner Ansicht nach 2, beziehungsweise ein drittes hat es auch gegeben, ist unstreitig gewesen, dass diese Aussagen so nie gefallen sind. Korrektiv hat schon sehr früh anwaltlich erklären lassen, sie hätten nicht als Tatsache berichtet, sondern als Meinungsäußerung. Mhm. Und so geht es in diesen letzten beiden Verfahren in Hamburg und auch in Berlin ausschließlich darum, ob der Bericht, die berichteten Dinge eine zulässige Meinungsäußerung sind. Um welche Äußerung. Welche Aussage genau geht's da? Das ist, hat keine, nicht die Idee der Ausbürgerung oder der Vertreibung, ist ja auch mal gesagt worden, deutscher Staatsbürger gegeben. Davon war gar nicht die Rede. Im Gegenteil, ist genau sogar gesagt worden, das wäre nicht möglich. Mhm. Und das wirft das Gericht dem Bericht auch vor als Unterlassung. Eine fehlende Aussage, die das klargestellt hätte. Herr Binsmann, in diesem Urteil geht es explizit um den Teil des Epilogs, um dieses Fazit am Ende des Stücks. Das ist das, was wir hier sehen. Es bleiben zurück ein Masterplan, in Anführungszeichen, zur Ausweisung deutscher Staatsbürger, also ein Plan, um die Artikel 3, Artikel 16 und 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. Stammt der Satz von Ihnen? Das ist im Grunde genommen unsere Recherche gewesen. So eine Recherche schreibt man nie alleine, man schreibt die immer gemeinsam. Mhm. Ich will sagen, Sie sagten gerade Epilog. Davor war ein sehr detailreicher Artikel, der im Grunde genommen den Ablauf dieser Veranstaltung sehr genau beschreibt. Und ich möchte mich nochmal bei Gerrit Huy bedanken. Sie machte nämlich nach der Recherche, gab sie dieser Geschichte eine Wahrhaftigkeitsmedaille. Denn sie zeigte uns an, und zwar nicht, weil wir lügen, sondern weil sie sagt, die haben das aufgenommen. Das Verfahren, also die Ermittlung wurde eingestellt. Aber offenbar war sie so überrascht, dass wir sehr detailreich das wiedergegeben haben, was dort passiert ist, dass sie von einer Aufnahme ausgegangen ist. Das bedeutet ja wiederum, das widerspricht sich. Lügen oder wahrhaftig. Und jetzt müssen wir sagen, was wurde beredet? Der Masterplan, Sellner wurde eingeladen, einen Masterplan im Sinne eines Gesamtkonzepts vorzustellen, wurde eingeladen von wem? Von Gernot Möhrig. Gernot Möhrig ist ein rechtsextremer völkischer Netzwerker seit den 70er Jahren. Der hat in den 70er Jahren Briefe Artikel geschrieben über Volk und Raum. Und dann eröffnet er diese Veranstaltung, wo sie da saßen, sagte, hier die wichtigste Frage ist die Remigration. Denn die entscheidet darum, ob wir als Volk im Abendland überleben können. Und das ist der völkische Topos. Und Sellner geht nun hin und erklärt mit Tarnwörtern diese völkische Ideologie. Das ist die Remigration nicht assimilierter Staatsbürger über Anpassungsdruck und maßgeschneiderte Gesetze zur Abwehr der ethnischen Wahl als Jahrzehnteprojekt. Und hier muss man sehen, das sind Tarnbegriffe einer alten völkischen Idee, eines Trugbild der Homogenität. Da ist einer der Vordenker Karl Schmidt, so wird das, darauf bezieht sich Sellner ganz besonders, der sagt, zu einer Demokratie gehört Homogenität und nötigenfalls Ausscheidung und Vernichtung des Heterogenen. Und auf diesen bezieht er sich. Und diese Tarnbegriffe haben wir genau beschrieben. Das ist alles und Tarnbegriffe korrekt, müssen das ist alles korrekt. Wir übersetzen. Also Karl Schmidt, um das einmal kurz noch einzuordnen, ne? Berühmt-berüchtigter Verfassungsrechtler. Der Nationalsozialisten. Exakt. Ja. So, Sie beschreiben das alles, aber nicht die Antwort auf die Frage. Die eine entscheidende Aussage, um die es geht, ist dort jemand zusammengekommen, um einen Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger zu spielen. Das haben wir als Epilog, als Einordnung, haben wir gesagt, diese ganzen Tarnbegriffe, dieser Satz ist nach unserer Meinung die Wertung. Das Spannende, das haben wir. Das ist eine Wertung. Das Spannende ist die Wertung des vorhergegebenen, sehr präzisen Darstellung, wie Sellner diesen Masterplan vorstellt und wie die Beteiligten darüber reden. Und das Spannende, das Hamburger Urteil hat im Dezember genau das als rechtmäßig bestätigt. Man hat gesagt, die Recherche ist so detailreich und es wird so deutlich gemacht, wo Anführungszeichen sind, wo die indirekte Rede kommt, wo dieser Remigrationskonzept auch für nicht assimilierte Staatsbürger dargestellt wird, dass das als Einordnung möglich ist, weil die maßgeschneiderten Gesetze sind die staatlichen Maßnahmen, die die Menschen dazu bringen sollen, das Land zu verlassen. Nochmal, berichtet wurde von einem Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger. Berichtet wurde eine Recherche, wo wir sehr detailreich beschrieben haben, was dort geredet wurde, mit Tarnbegriffen. Und dieser Epilog ist die Schlusseinordnung. Da haben wir sogar noch Epilog drüber gesetzt und sagt so, das ist die Moral von der Geschichte, das ist das Konzept. Und diese Geschichte, die Remigration, das ist der Tarnbegriff der neuen Rechten. Und in diesem Tarnbegriff sitzen die Dämonen der völkischen Ideologie. Und wir streiten vor Pressegerichten, welchen Namen wir diese Dämonen geben können. Wir haben einmal gesagt, das sei Vertreibung, wurde nie attackiert. Und jetzt haben Sie im Grunde genommen... Das Gericht sagt, die Ausführungen sind im Wesentlichen unwahr. Genau. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Warum sagen Sie das? Weil Sie in Sie haben sich gerade aufs Hamburger Landgericht bezogen. Ne? Man kann das so sehen. Gerichte sehen das eine so, das andere so. Das Hamburger Landgericht hat diese umstrittenen Teile als zulässige, so argumentieren Sie ja jetzt auch, zulässige Meinungsäußerung eingestuft. Mhm. Das heißt, da haben Sie gewonnen. Die Klage ist abgewiesen worden. Und es muss kein Widerspruch sein. Es ist einfach nur eine andere Sicht sozusagen auf einen und denselben Vorgang. Aber weil es juristisch einen Unterschied macht, kann es dennoch keinen Unterschied machen bei der politischen Bewertung dieses Geschehens. Wenn man aus einem solchen Anlass eine so große Geschichte macht und insinuiert, es bleibt zurück ein Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger und hinterher von einem Gericht untersagt bekommt, dass was nicht rechtskräftig ist. Ja. Ja gut, aber erstmal ist dieses Urteil da. Das Hamburger Urteil auch da. Da muss man sich doch fragen lassen, wie man auf die Art und Weise zuspitzen kann, dass am Ende der Eindruck entsteht, dass das, was von der anderen Seite immer geraunt wird, da sind die bösen Fake-News-Medien am Werk, dass dieser Eindruck entsteht. Das ist doch katastrophal. Ja, aber wir müssen dieses Urteil in Berlin, die haben zwei interessante Absätze. Ich bin diesen Richtern sogar dankbar, weil sie beschreiben, warum sie eigentlich zu dieser Einschätzung kommen. Denn die machen eine Bewertung dieses Remigrationskonzept für nicht assimilierte Staatsbürger über maßgeschneiderte Gesetze und sagen, auch wenn das so genannt wurde, sei das nicht per se gegen das Grundgesetz. Und mit dieser Einschätzung stehen sie nicht nur gegen das Hamburger Urteil, sondern gegen alle Verwaltungsgerichte, die sich dieses Konzept von Sellner angeschaut haben, bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht. Die sagen, genau dieses Konzept der Remigration für nicht assimilierte Staatsbürger zur Abwehr der ethnischen Wahl ist Menschenwürde widrig, sieht Ausbürgerung vor und spricht den Menschen das Bleiberecht ab. Und wenn man diese Voraussetzung, wenn man dieses Konzept verharmlost und sagt, das sei im Grunde genommen wie CDU-Politik, wie Frau Huyer oder der Anwalt von Frau Huyer im Verfahren sagte, und dieser Satz findet sich ja dem Urteil wieder. Wenn man dieses Konzept verharmlost und diese Verharmlosung setzt sich dann auch durch, dann haben Sie recht, dann kann dieser Epilog nicht mehr stehen. Wenn er aber diese Remigration per se an sich für nicht assimilierte Staatsbürger verfassungswidrig ist und dass die Richter in Leipzig, die das Kompaktverbot aufgehoben haben, aber sich sehr intensiv mit dem Remigrationskonzept von Sellner beschäftigt haben, sagen, das ist Menschenwürde widrig gegen das Demokratieprinzip. Ja, es sieht Ausbürgerung aus, vor. Es hat, und nur, dann so, hat, es hat nur so nicht stattgefunden. Nein. Dieser Plan wurde dort nicht geschmiedet. So ist das ist der eindeutige Befund des Gerichts. Ja. Und wenn man berichtet von einem Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, ein Plan, so das Gericht, den es nie gegeben hat, und wenn man dann noch schreibt, ausgerechnet 8 Kilometer entfernt von der Villa, in der die berüchtigte Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Wenn man also so eine dramatische Parallele zieht, dann insinuiert man etwas. Dann raunt man, so wie es einige Kollegen geschrieben haben, doch, und bringt das in einen ganz bestimmten Kontext. Das ist nicht ganz richtig. Ich würde jetzt einmal gerne Frau Huy hören. Was wurde dort damals besprochen? Damals wurde ein Remigrationskonzept vorgestellt und im Übrigen ist der... Von diesem Rechtsextremen von Martin Sellner. Von Martin Sellner, genau. Aber da war nichts Verfassungswidriges drin. Das hat Korrektiv auch gleich in seinem ersten Anwaltsschreiben sozusagen festgestellt. Das sind Schlussfolgerungen. Martin Sellner hat nichts Verfassungswidriges gesagt. Er hat sogar gesagt, es ist nicht möglich, Deutsche auszuweisen. Das hat er ganz deutlich gesagt. Also würde er es denn tun wollen, wenn es verfassungswidrig ist? Das weiß ich nicht. Das interessiert mich aber auch ich denn sowas? Ja, also das ist ja nicht auf diese Idee. Wer beschäftigt sich denn mit dieser Gedanken? Warum sage ich sowas? Er hat dafür ja die Lösung angeboten. Ja, es ging darum, der er Martin, hat dafür eine Lösung. Stopp, ganz kurz, einmal Frau Hohl. Martin Sellner hat ausschließlich einen Vortrag über Ausländer gehalten. Über ausländische, ja vor allen Dingen auch Straftäter, Menschen, die hier nicht angepasst sind und die konsequent abgeschoben werden sollen. Das war der Inhalt des Vortrags. Diese Bemerkung, dass es nicht möglich ist, Deutsche auszuweisen, hat Sellner erst auf Nachfrage gemacht. Eine der Teilnehmerin hat gefragt, was machen wir denn mit schlecht angepassten Migranten, die inzwischen deutsche Staatsbürgerschaft haben? Die kann man doch nicht ausweisen. Und da hat Sellner das bestätigt. Nein, die kann man nicht ausweisen. Das ist alles, was dazu gesagt worden ist. Und daraus irgendwie so einen Geisterplan zu machen, ist einfach absurd. Sie müssen sich vorstellen, ich bin da hingekommen, da waren ungefähr 30 Leute. Ich bin ein bisschen später gekommen. Ich kannte gerade mal zwei flüchtig, die anderen 28 nicht oder wie viele es waren. Wie man auf die Idee kommt, dass man da in der Kaffeepause, wir haben 5 oder 6 Vorträge gehört, dass man in der Kaffeepause einen Geheimplan schmiedet, ist absurd, Herr Behnsmann. Das wissen Sie auch. Sie sind wahrscheinlich Ihrem Kollegen Jean-Peters aufgesessen. Ja, der hat noch nach der Veröffentlichung auf seiner Website stehen gehabt, ich erfinde Geschichten, um damit in das politische Geschehen einzugreifen. Derselbe Jean-Peters hat wenige Jahre vorher meiner Abgeordnetenkollegin Beatrix von Storch als Clown verkleidet eine Torte ins Gesicht geworfen. Das sind die Leute, die da mitgearbeitet haben. Ich hab Frau Hohl in dem Zusammenhang eine Frage. In diesem Korrektivbericht, in diesem langen Stück, findet sich ein interessanter Passus. Und da steht drin, als Sie vor 7 Jahren der Partei beigetreten seien, hätten Sie schon ein Remigrationskonzept mitgebracht. Ja. Aus diesem Grund argumentiere die AfD auch nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. So werden Sie zitiert. Und jetzt der entscheidende Satz. Denn dann kann man die Deutsche wieder wegnehmen und Sie haben immer noch eine. Das heißt, so wie Sie es ausdrücken in dem Zusammenhang, das war die Interpretation der Kollegen dann von Korrektiv, würden dann Zuwanderer quasi mit einem deutschen Pass in eine Falle gelockt werden. Nein, das ist ja Unsinn. Ich habe ja nicht insinuiert, dass man sie aber aus... Aber diese Einlassung, ist die von Ihnen oder ist sie nicht von Ihnen? Die ist von mir, ja. Sie haben ein Remigrationskonzept mitgebracht in die Partei. Ja. Das und war zwar mit der Idee... Nein, das mit der doppelten wir argumentieren nicht mehr, ganz kurz. Ja. Mit der Idee, wir argumentieren als AfD in Zukunft nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Und zwar mit dem Satz, ist der von Ihnen. Denn dann kann man, ich trage es nochmal vor, die deutsche Staatsbürgerschaft wieder wegnehmen. Denn die, um die es geht, haben dann immer noch eine. Das weiß nicht genau, ob ich es so gesagt habe, aber ich habe überhaupt nicht... Das steht hier als Zitat. Das mag schon sein, es sind nicht alle Zitate richtig. Bitte? Gegen dieses Zitat ist sie nicht vorgegangen. Nein, ich bin... diese zwei Absätze ist sie nicht vorgegangen. Ich bin vorgegangen gegen einen Blogger, der nach 1,5 Jahren auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ich hätte verlangt, dass man deutschen Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft die Deutsche wieder wegnimmt, was ein völliger Blödsinn ist. Sowas ist nie gesagt. Und haben Sie, das ist unstreitig. Selbst der Blogger behauptet nicht, dass ich das so gesagt habe. Ja, diese ganzen Details, ja. Sie kennen all diese Menschen irgendwie. Ich kann da sozusagen nicht mit und ist auch verwirrend für die Leute. Ja. Entscheidend ist diese Aussage hier. Sie werden zitiert, dass Sie, als Sie der Partei beigetreten sind, der AfD, ein Remigrationskonzept. Ja, aber das ist ein unvollständiges Zitat. Und aus dem Grund argumentiert die AfD auch nicht mehr gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Nochmal der Satz, denn dann kann man die Deutsche wieder wegnehmen und sie haben da immer noch eine. Ist der von Ihnen? Nein, ich weiß nicht. Ich habe das sicherlich nicht so gesagt und schon gar nicht mit in dem Sinne, dass man sie wegnehmen sollte. Ich habe auf die Rechtsgrundlage aufmerksam gemacht. Weiter gar nichts. Aber wenn der Satz nicht von Ihnen ist, ganz kurz. Wenn jemand über mich etwas schreibt, was ich nie gesagt habe, in Anführungszeichen setzt, dann verklage ich ihn. Sofort. Das hätte ich ja gar nicht tun können, beziehungsweise das hat man sich erst mal gar nicht getraut, weil es immer hieß, das sei Meinungsäußerung. So hat sich das ist doch keine Meinungsäußerung, wenn Sie wörtlich zitiert werden. Das ist ein Zitat. Ja, also, Sie haben ja sehr wohl gegen andere Teile aus der Recherche geklagt, aber nicht erst jetzt nach 1,5 Jahren, nachdem da dieser Blödsinn stand und nachdem dieses unvollständige Zitat so aufgefasst worden ist, dass ich damit eine Aufforderung versehen hätte. Das ist nicht der Fall. Ich habe mich intensiv mit Remigration einige Jahre vorher befasst Und ich wusste ganz genau, dass es gar nicht möglich ist, Staatsbürgerschaften zu entziehen. Das war eine Bemerkung, die darauf hingewiesen hat am Ende. Das ist nur unter ganz einschränkenden Bedingungen möglich und kann niemals als politisches Konzept verwertet werden. Das macht gar keinen Sinn. Mein Remigrationskonzept ist übrigens das, was gewesen, was heute die Schweden machen. Nicht? Die geben Geld zurück, damit die Leute, die sich nicht integrieren können, die oder auch keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt, weil einfach die Voraussetzungen fehlen, weil sie die Sprache nicht können und so weiter, dass die eine gute Möglichkeit in ihren Heimatländern haben. Ich hatte mir damals von all den Herkunftsländern die durchschnittlichen Jahresgehälter angeschaut und habe gesagt, wir geben das 10- bis 20-fache, damit die was Vernünftiges machen können und dann sind sie motiviert, auch in größerer Zahl wieder zu gehen. Das war damals die Idee, ich habe die damals gut gefunden. Es ist aber von der Partei nicht akzeptiert worden. Ja. Das, der entscheidende Punkt ist, und das ist das, was damals Millionen Menschen tatsächlich auf die Straße gebracht hat, diese Idee, wir weisen auch Leute aus, die einen deutschen Pass haben. Das ist nie gesagt worden, Remigration. Auch nie insinuiert worden. Frage ich. Bitte? Remigration, fragen Sie doch, ob das die ist nie gesagt worden, nein. Nie insinuiert worden? Nein. Das fand sich auch nicht in dem Vortrag von Sellner? Nein, das fand sich auch nicht in dem Vortrag von Sellner. Definitiv nicht. Und Remigration, das haben mehrere Gerichte inzwischen bestätigt, ist ein neutraler Begriff. Der heißt zunächst mal nur Rückwanderung. Ob das unter Zwang oder freiwillig geschieht, dieser, ist was anderes. Ja. Dieser Begriff, darauf hat neulich Andreas Rosenfelder hingewiesen. Ja. Sagte, dieser Begriff wurde früher auch von Behörden benutzt, richtig, bevor er dann durch Sellner sozusagen aufgeladen wurde. Ich habe Sellner da zum ersten Mal erlebt. Und zum ersten Mal können Sie mal schildern, wie das abgelaufen ist? Der ist da oben auf der Bühne. Ich habe viel dazu gelesen, gibt eine sehr interessante Recherche von Anne Hennig, sehr geschätzte Kollegin von der Zeit, die schon sehr früh, ist schon wirklich eine ganze Weile her, bevor das jetzt alles hochkam, sehr genau versucht haben nachzuvollziehen, was dort geredet worden ist und was nicht. Und die kommen eigentlich auch im Grunde genau zu diesem Ergebnis. Die sagen, das, was Sellner dort vorgetragen hat, ist das, was er eigentlich immer vorträgt. Und er war nach übereinstimmenden Zeugenaussagen sogar an dem Abend deutlich zurückhaltender, als es üblicherweise ist. Und hat auf Nachfrage, so beschreiben es die Kollegen der Zeit und nicht nur die, darauf hingewiesen, dass das Rückführen von Menschen mit deutschem Pass schwierig ist und gar nicht möglich ist. So beschreiben die das. Ja, ja. Also ich meine, die wurden eben durch die Recherche mit den Fingern in der völkischen Keksdose erwischt und die Krümel auf dem Hemd und tun so, als wäre es jetzt ein schönes Bild. Aber Sie beschreiben, Sellner beschreibt die Gefahr der ethnischen Wahl. Die Fremden leben nicht nur hier, sie wählen auch hier. Ja, damit wird also die Staatsangehörigen, das haben wir als Zitat in unserer Recherche drin, der neue Begriff, die ethnische Wahl, die Fremden leben nicht nur hier, sie wählen hier. Und damit werden die Staatsangehörigen in Fremde und Eigene geteilt. Und die Lösung ist halt die Remigration. Und dann kommt halt die Frage, ja, wie kriegt man denn die Staatsbürger raus? Ausweisung geht ja nicht. Und dann bietet er eine Pseudolösung an, von der er behauptet, sie sei legal, nämlich die Remigration nicht assimilierter Staatsbürger über Anpassungsdruck und maßgeschneiderte Gesetze als Jahrzehnteprojekt zur Abwehr der ethnischen Wahl. Da kann es gar nicht um Einzelfälle gehen. Er hat nicht von ethnischer Wahl gesprochen. In ethnischer Wahl, das hat selbst Ihr Anwalt in seinem Schreiben bestätigt. Ich lese Ihnen mal vor aus der Recherche der Kollegen der Zeit. Das ist wirklich interessant. Nach deren Recherche ist es so, und die haben offenbar mit vielen, haben Sie auch mit Ihnen gesprochen, Frau Huhl? Wer war das? Nein, ich glaube. Kollegen der Zeit? Doch, die haben auch mit mir gesprochen und sie haben auch mit Daniel von Daniels gesprochen und auch mit John Peters, die beide bestätigt haben, das Wort Vertreibung sei nie gefallen. Damit, so, ja, also, und die schreiben, ich zitiere wörtlich, im Wesentlichen stellt Sellner in diesem Referat die Gedankengänge aus seinem Buch Regime Change von rechts vor. Und sie sagen dann, dieses kleine Einmaleins dieses rechtsextremen Denkens geht so, in Deutschland findet ein Bevölkerungsaustausch statt. Und sobald sie wählen dürften, neigten Eingewanderte dazu, jene Parteien zu unterstützen, die Migration nicht begrenzten. Und deshalb bräuchte es eine Migrationswende. Da tickt eine Zeitbombe und so weiter. Und er sagt, Remigration ist machbar. Nennt drei Beispiele auch aus anderen Staaten. Er redet über die Vereinigten Staaten von Amerika und so weiter. Redet davon, dass es darum geht, zunächst ein Meinungsklima zu drehen. Das ist ja das, was Sie meinen. Ein Gesamtkonzept sozusagen. Und das ist ein Vortrag, den er immer wieder hält. Den hält er auch zum Teil noch viel radikaler, kann man sich bei YouTube ansehen. Offensichtlich nicht so radikal an dem Abend in Potsdam. Und dann schreiben die Kollegen der Zeit, die Frage ist allerdings, ob die Kernthese von Korrektiv zutrifft, nämlich, dass die Potsdamer Konferenzgäste die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland geplant haben. Alle Teilnehmer des Treffens, mit denen die Zeit gesprochen hat, bestreiten das. Und jetzt haben sie das auch von einem Gericht, das sagt, das hat so nicht stattgefunden. Die Frage ist, nimmt man dieses Konzept, die Remigration nicht assimilierter Staatsbürger, über maßgeschneiderte Gesetze und Anpassungsdruck, das in die Gesellschaft hineingedrückt werden soll, über die Erweiterung des Sprachraumes mit Hilfe von Social Media, mit Hilfe von anderen Initiativen. Herr Binsmann, nein, ist das ein Plan? Und nennt man diesen Namen der Vertreibung? Ich würde sagen, die Remigration nicht assimilierter Staatsbürger, die nur eine behauptete Freiwilligkeit ist, das hat das Verfassungsgericht von München klar festgestellt, ist natürlich eine Vertreibung. Ein nein, Punkt, Herr Binsmann, Entschuldigung, bitte, nicht immer Nebelkerzen. Das ist keine Nebelkerze, nein, das nein, ist doch, sehr aktuell. Nein, es geht nicht darum. Der Tarnbegriff Remigration. Sie haben doch völlig recht, da gibt es doch auch keinen Dissens, wahrscheinlich auch nicht mit doch, von Frau, ihr, von Frau Huy, nein, Sie es sagen, gibt, es gibt hätte diesen nicht Vortrag, von der Remigration nicht es gibt diesen Vortrag und es gibt dieses Konzept der Remigration. Die Frage ist, haben da in Potsdam Konferenzgäste zusammengesessen, die gemeinsam einen Plan zur Vertreibung von Millionen also Menschen aus Deutschland? Herr Hartwig hat gesagt, vielen Dank, ich habe Ihr Buch gelesen, ich trage Ihre Ideen dem Vorstand vor. Der Herr Siegmund, der jetzt in Sachsen-Anhalt... Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat der AfD aus Sachsen-Anhalt, der war auch da. Ja, der war auch da. Der hat gesagt, ja, wenn ich jetzt gewinne, da werde ich diese Sachen versuchen durchzusetzen. Dann der Herr Möhrig sagt, diese der Zahnarzt aus Düsseldorf. Zahnarzt aus Düsseldorf, der seit den 70er Jahren in diesen völkischen Netzwerken unterwegs ist, der sagt, naja, das ist ja so kompliziert, da machen wir mal eine Expertenkommission. Und er soll also, hat dann auch den Herrn Maaßen, als der nicht da war, aber als möglichen Vorsitzenden gewählt. Also da waren diese Elemente, die haben da besprochen, das ist die Idee, das ist das Konzept. Wir sitzen hier und wir prüfen mal, da war eben die AfD da, ob sie dieses nimmt, weil die AfD hat ja im Grunde genommen... Aber nochmal, Herr Binsmann, nochmal, saßen diese Leute zusammen und haben einen großen Plan geschmiedet? Das ist doch der Punkt, um den es geht. Also ich meine, wenn ich einlade und einen einlade, der ein Gesamtkonzept im Sinne eines Masterplans vorstellt und die Leute hören zu und diskutieren mit, dann ist das natürlich ein Plan. Was denn sonst? Das ist ein Plan, den er vorstellt. Die Frage ist, ob die, die dort sitzen, mitmachen und gemeinsam überlegen, wie machen wir das jetzt? Ist doch was ganz anderes. Also wenn der Herr Möhrig sagt, wir machen eine Expertenkommission, der Herr Hartwig sagt, immerhin damals rechte Hand, das stelle ich der AfD vor. Mhm. Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt sagt, ja, wenn ich gewinne, will ich das umsetzen und dazu brauche ich eine Millionenspende. Sie, dann hat das schon was sehr Planhaftes, ja. Das hat was Planhaftes. Ja, ein Plan. Zumal steht es in der Einladung. Es gibt drei Kollegen, die intellektuell sehr scharfe Klingen sind. Christoph Kucklick, Stefan Niggemeier und Felix Zimmermann, die regelmäßig in Übermedien schreiben. Und die kritisieren, dass dieser Bericht Preise bekommen hat. Und sagen, dieser Bericht verdient Kritik und endlich eine echte Debatte. Und sagen, der Text ist misslungen, das Verhalten von Korrektiv nach der Veröffentlichung fragwürdig und die Berichterstattung vieler Medien eine ziemliche Katastrophe. In dem Artikel steht von Sekunde. Und Sie sagen weiter, die kritische Auseinandersetzung mit diesem Bericht darf nicht länger konservativen und rechten Medien überlassen werden. Denn dieser Bericht, ich zitiere wörtlich, unterstellt statt zu belegen, er raunt statt zu erklären, er interpretiert statt zu dokumentieren. Und das Schlimmste, Korrektiv erzeugt eine systematische Unsicherheit über das, was eigentlich die Aussage des Artikels ist und worin genau der Skandal von Potsdam besteht. Der Skandal von Potsdam ist sehr detailreich beschrieben, indem wir sehr, und das hat das Hamburger Urteil, steht dort, eine detailreiche, mit Zitaten und indirekter Rede, Aussage, wie Sellner diesen Plan vorstellt, der Remigration. Und jetzt geht es darum, die Korrektiv kann man mit zwei Säulen attackieren, indem man einfach sagt, das hat er nie gesagt. Oder dieses Konzept, was er vorstellt, ist nicht so eindeutig problematisch. Und das ist halt falsch. Dieses Remigrationskonzept Sellner ist eindeutig. Ja, das ist alles bestreitet niemand. Das bestreitet niemand. Und bestritten wird, dass dort Menschen zusammengesessen haben? Ja, sie hätten ja rausgehen können, wenn sie das gehört hätten. Sie hätten ja gehen können. Jede Party kann man verlassen. Also noch mal. Wenn Sellner von der Remigration nicht assimilierter Staatsbürger zur Abwehr der ethnischen Wahl redet, kann man natürlich rausgehen. Wenn einer sagt, die ethnische Wahl, die Fremden wohnen nicht nur hier, sondern dass das alles unappetitlich ist und dass es im Zweifel auch zu komplett verfassungswidrig ist, zu versuchen, ja, Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft. Das ist ja das Interessante. Das sagen die Richter des Berliner Gerichts eben nicht. Sie sagen, dieses Konzept ist halt nicht per se verfassungswidrig. Und damit, das wird dann verfassungswidrig, wenn es gegen den Gleichheitsgrundsatz beispielsweise verstößt. Und das tut es. Alle deutschen Staatsbürger also ich würde es gerne mal einordnen. Sind gleich. Wir haben eine halbe Stunde. Ich würde gerne von Ihnen einmal hören, Frau Huy, haben Sie dort zusammengesessen und gemeinsam diskutiert, wie man das umsetzt? Wie war das? Nehmen Sie uns einmal mit in diese Situation. Ich nehme Sie mal mit. Das gab also 4, 5, 6 Vorträge. Ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber es gab einen Vortrag über irgendeine linke kriminelle Bande. Es gab einen Vortrag über ein Bloggerportal, ein rechtes Bloggerportal, was man vielleicht aufbauen könnte. Es gab dann den Vortrag von Martin Sellner, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde Nachfragen und Diskussion. Dann gab es einen Vortrag über den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt und es gab einen Vortrag über das Briefwahlrecht. Also wie man sozusagen in so einem Setting dann sich vorstellt, dass man einen Geheimplan geschmiedet hat unter Leuten, die sich gar nicht gut kennen. Ich kannte, wie gesagt, so gut wie keinen. Und dann hatten wir in den Kaffeepausen Zeit für einen Geheimplan findet. Also wir saßen an verschiedenen Tischen in Grüppchen von 4, 5, 6 Menschen. Das ist absurd. Und das weiß Herr Behnsmann auch. Kannten Sie Herrn Sellner? Nein. Sie hatten keine Idee, wer das ist? Ich habe ihn wiedererkannt als Gesicht, weil ich mal ein Video oder irgendwas oder einen Ausschnitt von ihm gesehen hatte. Aber ich war ihm vorher nie begegnet, ich bin ihm hinterher nie begegnet. Ich wusste nicht mal, dass er kommt. Ja, mein Name ist Hase. Das ist eine ständige. Was halten Sie denn von Herrn Sellner? Ich habe ihn nur da einmal erlebt und da hat er nichts Böses gesagt. Das war in meinen Augen kein schlimmer Vortrag. Er hat gesagt, dass man also nach dieser Frage, ob man ausweisen kann, und die Antwort nein, hat er gesagt. Aber man muss natürlich bestehende Gesetze konsequent anwenden. Also das gilt insbesondere für Kleinkriminalität. Aber Paui, zu sagen, der hat nichts Böses gesagt, Ihre Partei will doch nichts mehr mit ihm zu tun haben, oder? Das stimmt. Aber er hat ja vielleicht woanders auch noch Dinge gesagt, aber da in Potsdam, jedenfalls soweit ich mich erinnern kann, war das überhaupt nicht so. Nein, aber wenn er in Potsdam, das ist ja unbestritten, redet von Anpassungsdruck. Maßgeschneiderte Gesetze, Remigration. So, dann bedeutet das ja, man muss den Leuten das Leben so ungemütlich wie möglich machen, dass sie dann irgendwann, wenn es gesetzlich nicht geht, das Land freiwillig zu verlassen. Ich habe es so verstanden, dass er sagt, bestehende Gesetze, bestehende Gesetze konsequent anwenden und insbesondere Delinquenten, Straffällige konsequent verfolgen und auch abschieben, wenn sie, also nicht Deutsche, sondern wenn sie Ausländer sind. Und ich sage mal, mit Delinquenten konsequent umzugehen, das gilt natürlich für alle, nicht nur für Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund, natürlich auch selbstverständlich für Deutsche. Also ich habe das als... Ich habe nichts Schlimmes da gehört. Vielleicht habe ich es überhört. Sie sind doch als AfD ganz grundsätzlich der Meinung, dass zu viele Migranten hier in diesem Land sind. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass zu viele Migranten hier sind. Wer sollte und wie abgeschoben werden? Diejenigen, für die der Fluchtgrund entfallen ist und die hier sich nicht integriert haben, also insbesondere auch nicht im Arbeitsmarkt integriert haben. Und Menschen mit deutschem Pass? Nein, die kann man nicht abschieben und die wollen wir auch nicht abschieben. Wir wollen auch nicht alle Ausländer abschieben, das ist auch Quatsch. Die gut Integrierten, da stellt sich die Frage gar nicht. Und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft? Die sind Deutsche, da gibt es keinen Unterschied. Sie haben ja selber gesagt, den kann man ja eine Staatsbürgerschaft wegnehmen. Unter ganz engen Voraussetzungen, das ist kein politisches Mittel. Welche Voraussetzungen? Mittel. Dass es durch Betrug letztlich zustande gekommen ist, die Einbürgerung. Diese Frage stellt sich zum Beispiel mit den gefälschten Sprachzeugnissen. Da sind auch, glaube ich, Ausbürgerungen wieder vorgenommen worden. Das kommt schon mal vor, aber in so geringer Zahl, dass man damit politisch gar nicht operieren kann. Das ist witzlos. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ging nicht um die Einzelfälle. Das ist ja das... das Teuflische dieses Konzepts von Sellner, das er da vorstellt, das war im Grunde genommen, dass Sellner rechtsextrem ist, das ist bekannt. Genau. In Potsdam war da der besteht Versuch, auch überhaupt kein Dissens. Ja, deswegen reden wir die ganze Zeit um. Nein, wenn Sie das immer wieder in den Mittelpunkt stellen, über etwas, worum es auch vor Gericht nicht ging. Nein. Doch, es geht schon um das Gericht. Nein. Ist dieses Konzept verfassungswidrig per se oder nein, nicht? Nein, das Gericht hat festgestellt, dass dort Menschen nicht zusammengesessen haben und einen finsteren Plan gespielt haben. Das Berliner Gericht sagt, dieses ein Remigration nicht assimilierter Staatsbürger über maßgeschneiderte Gesetze sei nicht verfassungswidrig. Das ist alles sehr. Da gibt es keinen Dissens. Das ist alles sehr unappetitlich. Das ist nicht die Art und Weise, wie man denken sollte. Aber wir müssen doch als Medien bemüht sein, möglichst aufrichtig und wahrhaftig zu berichten. Wenn einer einlädt zu einem Masterplan, wenn eine Expertenkommission, die diese maßgeschneiderten Gesetze ausarbeiten soll, wenn ein Mensch, der sagt, der jetzt nächstes Jahr vielleicht oder in diesem Sommer Ministerpräsident eines Bundeslandes werden will, sagt, ich will das umsetzen, Dann müssen wir ihn damit konfrontieren und ihn dann auch gegebenenfalls stellen. Und wenn die rechte Hand, die sitzen aber alle da, die sitzen ja alle in Potsdam. Das ist doch kein Kaffeekränzchen gewesen. Das ist eingeladen zu einem Masterplan, dieses Konzept, ob man das in einer politischen Debatte umsetzen kann. Und zwar subkutan und zu tun, als wäre das... Jetzt finden Sie schon wieder Geschichten. Was sind das für eine Geschichte? Das sind einfach Spekulationen. Das hat mit dem, was geschehen ist, nichts zu tun. Es steht drin in Zitaten dieser Absätze, wo Sellner die ethnische Wahl beschreibt, wo Sellner das Remigrationskonzept beschreibt, wo Sellner sagt, die sollen nach Nordafrika gehen. Ja, das ist alles richtig. Ja. Aber nicht Gegenstand dessen, was da... Ja, bitte, den Abschluss. Ich verstehe total Ihren Punkt in Sachen Journalismus. Das hat ja auch was mit uns zu tun, ne? Mit der Art und Weise, wie wir berichten. Gleichwohl muss man sagen, es ist ja auch noch Rechtsmittel eingelegt, aber es wäre mir jetzt total wichtig, auch im Rahmen dieser Sendung nochmal darauf hinzuweisen, die Millionen Menschen, die auf der Straße waren, die haben nicht nur auf diesen einen Satz geguckt, sondern die haben auch ihren Protest insgesamt gegen die Idee der Remigration, gegen die sich die AfD überhaupt nicht mehr verwehrt. Also da legt ja niemand Klage ein, wenn man das heute behaupten würde, dass sie Remigration massenhaft bis es kracht betreiben wollen. Und das waren die Proteste, die daraus entstanden sind. Und ich glaube, das muss man schon auch noch mal deutlich machen, unabhängig von einem Halbsatz, dass es dort viele Menschen auf die Straße getrieben hat, um deutlich zu machen, dass das nicht ihre Politik ist. Dass man Gesetze durchsetzen muss, dass man auch gucken muss, dass wir damit klarkommen. Das ist alles vollkommen richtig. Ne? Aber jetzt sollte man auch an dem Punkt jetzt nicht sagen, dass wenn dieser eine Satz dort nicht gestanden hätte, vielleicht die Empörung nicht dort gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt dort schon ein ganz großes Störgefühl. Das gab es und das gibt es nach wie vor auch in der Bevölkerung. Frau Ministerpräsidentin, es ist einfach nicht korrekt. Es gibt keinen Plan und schon gar nicht in der AfD, Staatsbürger auszuweisen. Und nicht nur Staatsbürger, auch remigrieren wollen wir nur Menschen, für die der Fluchtgrund entfallen ist, die eigentlich keinen Aufenthaltsstatus mehr haben. Wir wollen staatsrechtlich mögliche Abschiebungen machen. Und die werden viel zu gering gemacht. Also, einen anderen Plan hat die AfD nie gehabt. Okay. Aber Remigration ist ein politisches Konzept von Ihnen. Remigration. Ja, aber im Sinne rechtsstaatlicher Remigration. Ja, das habe ich auch nichts anderes gesagt. Aber es gibt Leute, die haben schon... Weil wir zu viele haben, die wir ernähren müssen, die hier nicht reinpassen. Okay. Wir drehen uns hier ein bisschen im Kreis. Ich würde gerne zum Schluss einmal die Einschätzung... Ich möchte noch einen Punkt sagen. Das Interessante ist ja, dass selbst Ihr Fraktionskollege Maximilian Krah erkannt hat, dass dieses Sellner-Konzept der Remigration für nicht assimilierte Staatsbürger nicht geht und die Partei sich offensiv davon trennen müsste. Was sie nicht tut, wenn ein Herr Gottschall von millionenfacher Remigration redet, wo der im Grunde genommen im Subtext meint, naja, da sind wir schon bei Sellner, nahe ist, Alter, sich mit Sellner trifft, sich hochrangige Politiker mit Sellner treffen, da wird eine Nähe deutlich gemacht. Und das ist vielleicht diese Potsdam-Veranstaltung, ist genau diese Sache, dieser Masterplan in die Rechte hineinzudrücken. Das wurde versucht. Ich möchte mal ganz klar sagen, was immer Sellners Plan ist, wir haben eigene Überlegungen, wir identifizieren uns nicht mit Sellner, was die Politik betrifft. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen von Remigration und die sind ausschließlich rechtsstaatlich. Sie und der Hartwig waren dort. Aber das Verhältnis, das Verhältnis zu Sellner scheint mir nicht geklärt zu sein, denn... gibt eine Reihe von Landesverbänden. Es gab ja doch immer mal wieder auch Treffen. Sie haben gerade darauf verwiesen, dass dann in diesem Text auch der Begriff Wannsee-Konferenz vorkam. Das finde ich wirklich schwierig, weil die Wannsee-Konferenz war eine Konferenz zur sogenannten Endlösung der Judenfrage im Jahr 1942 im Gästehaus der SS mit den Köpfen der mit Spitzenvertretern der nationalsozialistischen Regierung. Und das da in diesen Kontext zu bringen, und es war nur 8 Kilometer von dem Tagungsort entfernt, das finde ich schwierig. Das ist, finde ich, eine Dramatisierung, die nicht angemessen und nicht statthaft ist. Ich tue mich auch schwer damit, dass ständig die AfD als eine Nazi-Partei bezeichnet wird. Die AfD ist eine gesichert rechtsextremistische, eine autoritäre, eine Putin-hörige Partei. Aber die AfD ist nicht die NSDAP, und wir sollten es der AfD nicht so einfach machen, indem wir solche simplen und übertriebenen Zuspitzungen machen. Darf ich dazu einen... Ich muss korrigieren, wir sind nicht gesichert rechtsextrem. Das ist ausgenommen. Das Ding ist einfach, vielleicht ist das der Gedanke dazu, ne? wenn man die Bösen sozusagen immer böser macht, als sie tatsächlich sind. Zellner schreibt in seinem Buch. Dann relativieren wir das irgendwann auf eine Art und Weise. Dieses Remigrationskonzept, das Sie machen, das entwertet muss man diskutieren. Sich sozusagen, das ist das, was Deutschland bedeutet. Zellner das ist genau in der seinem Punkt. Buch, wo er seine völkische Ideologie beschreibt, dass er den Erhalt der ethnokulturellen Identität, das ist diese Homogenität, nur erreichen kann, wenn er die Erinnerungskultur verschwinden lässt. Mit einer Fußnote, wo er über ein Buch der Holocaust Education geht. Sellner weiß ganz genau, wenn wir uns nicht mehr an die Verbrechen der völkischen Ideologie, die in Deutschland schon angerichtet worden sind, erinnern, dann kann man diese Begriffe mit neuen Tarnbegriffen, die harmlos klingen, mit diesem alten Wein in neuen Schläuchen in der Gesellschaft neu verkaufen. Okay, also... Wir hatten das Gefühl, es ist wichtig, weil auch wir damals darüber berichtet haben, das jetzt einmal auch in eigener Sache aufzuarbeiten und zu hören, wie Sie das wahrgenommen haben, wie Sie recherchiert haben, wie Sie, die dabei waren, das dort aufgefasst haben und ein bisschen zu verstehen, warum das Berliner Landgericht jetzt zu diesem Urteil gekommen ist. Das Hamburger Gericht ist zu einem anderen Urteil gekommen. Ja, ich weiß. Und beides ist nicht rechtskräftig und die Verharmlosung, die Richter in Berlin gemacht haben. Das Hamburger Gericht ist zu dem Urteil gekommen, weil es sagt, wir lassen das als explizite Meinungsäußerung durchgehen. Das ist der entscheidende Punkt. Weil wir den Tarnbegriff entschlüsseln. Dann sage ich Ihnen, dann war ich damals zu doof. Ich habe den Korrektivbericht gelesen und für mich war das auch in diesem Epilog mit der Einleitung, was bleibt, ist, Doppelpunkt, war das eine Tatsachenbehauptung. Da habe ich es offenbar falsch verstanden. Wir haben in Ihrer über Remigration gesprochen. Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.